Aussage 57. Am Wochenende findet in Berlin wieder der Karneval der Kulturen statt. Wie jedes Jahr wird es einen Umzug, Musik und Straßenfeste geben. Eröffnet wird der Karneval mit einem großen Freiluftkonzert am Freitagabend. Wie immer kostenlos. Am Samstag gibt es den beliebten Kinderkarneval. Und am Sonntag findet der große Umzug mit der Prämierung der originellsten Gruppen statt. Am Wochenende findet in Berlin wieder der Karneval der Kulturen statt. Wie jedes Jahr wird es einen Umzug, Musik und Straßenfeste geben. Eröffnet wird der Karneval mit einem großen Freiluftkonzert am Freitagabend. Wie immer kostenlos. Am Samstag gibt es den beliebten Kinderkarneval. Und am Sonntag findet der große Umzug mit der Prämierung der originellsten Gruppen statt.